Identität, Staatsangehörigkeit, Pässe, Personalausweise und so weiter. Problembeschreibung. Menschen identifizieren sich seit Jahrhunderten durch Ausweise. Egal ob Reichszugehörigkeitsnachweise im Mittelalter oder Pässe heute. Diese von einer zentralen Behörde ausgestellten Identifikationsnachweise belegen, wer wir sind und woher wir kommen. Egal, ob wir von Identifikationsdiebstahl sprechen, welcher mittlerweile zu einem der häufigsten Diebstähle überhaupt zählt, oder von dem Problem, überhaupt kein Ausweisdokument zu haben, entweder weil es verloren ging, gestohlen wurde oder es aufgrund politischer Probleme nicht mehr anerkannt wird. Der Nachweis der eigenen Identität ist eine uns täglich umgebende Herausforderung. Was, wenn jemand eine Kopie deines Reisepass hat und sie dafür nutzt, Fake-Profile im Internet anzulegen? Was, wenn ein Land einen Krieg eingeht und dessen Einwohner zu politischen Flüchtlingen ohne gültige Dokumente werden? Viele dieser Probleme könnten dadurch verhindert werden, dass Identifikation nicht zentral, sondern dezentral vollzogen wird. Die Lösungserklärung. Bei einer Identifikations-Blockchain könnten die Teilnehmer andere Teilnehmer eindeutig verifizieren. Anstatt eines Reisepasses hättest du also einen einzigartigen Public Key, welcher durch Interaktion mit anderen auf der Blockchain an Verifikation und damit an Reputation gewinnen würde. Ein Staat hätte also zum Beispiel einen Schlüssel für einen Staatsnachweis und würde deinen Public Key signieren. Das Krankenhaus könnte zur Erstellung der Geburtsurkunde dasselbe machen. Am Ende entsteht eine digitale Identität, welche online zwar anonym ist, über einen Key jedoch klar der betreffenden Person zuzuordnen wäre. Man bräuchte für eine Identifikation keinen Reisepass mehr vorzeigen oder dessen Daten einzugeben, sondern könnte mit seiner Identität etwas schlichtweg signieren. So ließe sich beweisen, wer man ist, und man könnte hergehen und mit der Identität eines anderen etwas anderes signieren. Die Zahlen von Identitätsdiebstahl würden merklich sinken. Zudem wäre es deutlich schwerer, gefälschte Identitäten zu kreieren. Denn anstatt einen Pass zu fälschen, müsste man aus dem Nichts unterschiedliche Schlüssel inklusive der zugehörigen Zeitstempel kreieren. Weil Zeitstempel, also die Angabe, wann etwas passiert ist, auf einer Blockchain nicht zu faken sind, müsste man zum Beispiel 25 Jahre warten, bis ein heute 50-Jähriger, welcher aussehen müsste wie ein 25-Jähriger, einen gefälschten Ausweis überhaupt nutzen könnte. Jegliche Änderung würde klar ersichtlich sein und Prozesse, welche keinen Sinn ergeben, würden von einer anderen Partei nicht anerkannt werden. Gleichzeitig wäre eine solche Identität jemandem nur schwer zu entziehen. Es wäre, als wenn man jemanden Bitcoin stehlen wollte. Sicherlich ist es möglich, doch es ist deutlich schwerer, als jemandem einfach den Pass zu sperren oder wegzunehmen. Politische Flüchtlinge hätten also immer noch die Möglichkeit, sich auszuweisen. Und der Pass eines Edward Snowden hätte dann zum Beispiel nie für ungültig erklärt werden können. Herausforderungen. Natürlich gibt es für die Identifikation auf der Blockchain noch mehr Herausforderungen zu bewältigen, als bereits an Teillösungen existieren. Einerseits muss geklärt werden, wie der Private Key gespeichert wird. Das Risiko, diesen kreiert zu haben und ihn dann zu verlieren, ist viel zu hoch. Die beste Möglichkeit bestünde darin, den Private Key aus biologischen Merkmalen zu kreieren, indem man zum Beispiel den Fingerabdruck, Iris-Scan oder Gesichtsmerkmale dafür nimmt. Leider sind diese teilweise leicht zu fälschen. Daher wird diese Blockchain-Lösung meiner persönlichen Meinung nach erst dann massentauglich, wenn unser Gehirn direkt mit einem Computer interagieren kann. Dies wird wahrscheinlich in nicht so weiter Ferne der Fall sein. Dieser Schluss liegt nahe, wenn man sich die technischen Möglichkeiten rund um bionische Prothesen ansieht, bei welchen Patienten künstliche Gelenke allein durch ihre Gedanken bewegen können. In Zukunft wird man also wahrscheinlich seinen Private Key für die eindeutige Identifikation fälschungssicher durch das eigene Gehirn kreieren. Neben diesem Problem der Mensch-Blockchain-Interaktion, welches übrigens noch ein oft genanntes Problem vieler Blockchain-Lösungen sein wird, gibt es natürlich das Problem des Vertrauens in ein solches System. Plötzlich hat man dann keinen Reisepass mehr in der Hand, sondern muss darauf vertrauen, dass alle anderen im Netzwerk bestätigen, dass man ist, wer man vorzugeben scheint. Und des Weiteren braucht eine solche Lösung nicht unbedingt dezentral erfolgen. Alternativmöglichkeiten. Theoretisch könnte eine solche Identifikationslösung auch über ein zentrales System erfolgen. Facebook könnte zum Beispiel eine Art Ausweisdokument erzeugen, was ja bereits teilweise bei Online-Verifikation bereits getan wird. Auch Zusammenschlüsse von Staaten hätten die Möglichkeit, zwar zentral, aber dennoch verteilt, die Ausweisdokumente ihrer Bürger abzuspeichern und so die Möglichkeiten der Identifikation zu verbessern. Ein paar Praxisbeispiele. Versuche, die in diese Richtung laufen, gibt es bereits viele, sowohl positiver als auch negativer Natur. In Südafrika zum Beispiel wurde der erste Bierautomat präsentiert, der dezentral nachprüft, ob du älter als 21 Jahre bist und damit, ob du die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllst, ein Bier zu bekommen. Natürlich sind diese Beispiele nichts anderes als ein Proof of Concept und eher als Gag zu sehen. Doch größer angelegte Projekte von Regierungen sind bereits im Anfangsstadium. Der Ruf nach zu großer Transparenz und absoluter Kontrolle durch Big Brother darf hierbei jedoch nicht vergessen werden. In China gibt es zum Beispiel erste Versuche, durch eine solche Identität komplette Kontrolle über die Bürger zu bekommen und so eine Einteilung der Gesellschaft nach ihrem Wohlverhalten zu erreichen. Wie schon bei den Stärken und Schwächen dezentraler Systeme angesprochen, müssen solche Dinge auf jeden Fall bedacht werden, damit am Ende nicht ungewollt ein Szenario wie bei George Orwell eintritt, bei dem jeder komplett überwacht wird. Das wäre das Gegenteil dessen, was man eigentlich durch ein dezentrales System erreichen wollte.